ORAD.de, one every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge. Und zwar die Folge für den, ja, für den Samstag, den 26. Ich habe ganz vergessen, in der Freitagsfolge euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich wünsche euch also ein schönes Wochenende. Und wir kommen zur App. Eine iOS-App, der App NDR Hamburg, News und Musik aus Radio und TV. Gratis-App-Versionsnummer 1.0.8 liegt vor, 19,8 MB groß, Sprache Deutsch. Erforderte mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat unverständlicherweise für mich bei 8 Gesamtbewertungen eine Durchschnitts-Sternebewertung von 2 Sternen. Verstehe ich nicht so ganz. Also beziehungsweise ich verstehe es, dass es sehr schade ist, dass es diese App nicht für das iPad gibt. Besonders wenn man zum Beispiel das Hamburg Journal oder Videos aus der Mediathek gucken will. Das wäre dann doch geiler auf dem iPad. Da möchte ich heutzutage keine 2X-App mehr haben. Da möchte ich eine iPad-App haben, eine Universal-App. Das bietet diese App leider nicht. Naja, gut. Die wichtigsten Funktionen der NDR Hamburg-App im Überblick. Nachrichten. Unsere Reporter sind in der ganzen Stadt direkt vor Ort. Sie liefern aktuelle Nachrichten. Schnell und verständlich mit der NDR Hamburg-App bekommen Sie die wichtigsten News aus Ihrer Stadt sofort auf Ihr Smartphone. NDR 90,3 immer mit dabei. Die beste Musik für Hamburg im Radio-Livestream, egal wo Sie sind. Titelsuche. Wann lief welcher Hit bei NDR 90,3? Hier finden Sie alle gespielten Songs der vergangenen 7 Tage. Videos. Aktuelle Videos aus Hamburg. Dazu das Hamburg Journal. Jeden Abend ab 19.30 Uhr live und danach jederzeit 30 Tage lang abrufbar. Video-Livestream, so verpassen Sie keine Sendung mehr. Mit dem Livestream können Sie überall das NDR-Fernsehen schauen, wann Sie Zeit und Lust haben. Messenger, mit dem Messenger direkt ins Studio von NDR 90,3. Chatten, mailen, Staus melden. Verkehr, damit Sie gut und sicher ankommen, lassen Sie sich alle Staus sowie eine Übersicht mit den aktuellen Baustellen auf Ihren Strecken in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit dem NDR Verkehrsservice anzeigen. Das Ganze funktioniert wirklich gut. Der einzige Kritikpunkt, also Chat brauche ich nicht unbedingt, muss man sich anmelden, kann man machen, muss man nicht. Die App an sich funktioniert natürlich ohne Anmeldung. Ja, und sie funktioniert. Was will man da sagen? Wenn man daran Interesse hat oder dafür Verwendung hat, runterladen. Ansonsten lasst ihr es einfach bleiben. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.